Es ist Mittwoch und das ist traditionell unser Kinotag, der Auftakt zur Woche mit neuen Filmen, die ab morgen bei uns laufen. Und Anke Lebicke ist im Studio mit zwei Produktionen. Ich grüße Sie. Morgen. Die erste, das ist ein typischer amerikanischer Blockbuster, Pacific Rim. Ein Science-Fiction-Thriller, der an die guten alten japanischen Godzilla-Filme erinnert, wenn man sich den Trailer anschaut. Mit welchen Monstern, Anke Lewe, bekommen wir es denn jetzt zu tun? Na, ich habe schon das Gefühl, das sind so die großen Brüder von Godzilla. Sie kommen auch aus dem Meer, sehen auch so aus wie Urviecher. Und natürlich dank der neuesten Tricktechnik machen sie natürlich viel mehr her. Also sie bewegen sich viel geschmeidiger, sind so Wolkenkratzer groß. Und ein Tatzenschlag reicht und dann ist die Oper in Sydney platt. Und wenn sie mit dem Schwanz ausholen, dann fängt eben die Golden Gate Bridge anzuschaukeln. Aber noch schöner als diese Godzilla sind eigentlich die von den Menschen erbauten Kampfroboter. Da hatte ich so richtig Freude dran. Da kam bei mir, sage ich mal, das Kind in der Frau hoch, weil die werden so richtig aus gigantischen Schrauben, Nieten und Metallplatten zusammengebaut. Dann bekommen sie noch so Lichter, die so blinken und dann werden sie mit Kampfhubschraubern ins Meer gefahren. Und im Innern sitzen eben zwei Piloten, der ihr Gehirn wird mit der Maschine verbunden. Und da kommt natürlich so ein bisschen der Mythos, die Verschmelzung von Mensch und Maschine mit rein. Aber ansonsten ist es dann doch eher so ein 0815 Weltuntergangskatastrophenfilm. Also es geht eben immer wieder um die inneren Konflikte. Ein traumatisierter Held muss zurückgewonnen werden für die letzte Mission. Es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt böse Rivalen, es gibt einen herrischen Oberbefehlshaber. Und ich kann nur sagen, als Zuschauer ist man froh, wenn man wieder im Cockpit des Kampfroboters sitzt. Aber woher die Monster kommen, das ist ganz egal. Die sind halt einfach da, ja? Ja, ist so ein bisschen schade, weil wenn man an die 50er Jahre und an die Godzilla-Filme denkt, dann hatten die natürlich einen politischen Subtext. Diese Godzillas waren ja eine Allegorie auf das japanische Trauma der Atombombenabwürfe. Und das bleiben jetzt hier so monströse Leerstellen. Also es wird einmal gibt es ein Bild, also es gibt auch eine japanische Kriegerin und da kriegt man eine Erinnerung erzählt. Da sieht man eine japanische Stadt, die ist in Schutt und Asche gelegt. Da muss man natürlich an Hiroshima denken. Dann kommt dieses Monster um die Ecke gebogen. Da werden auch einfach Bilder, muss man auch ein bisschen an 9/11 denken. Aber die stehen so isoliert für sich. Also diese Monster bleiben für mich einfach, die werden nicht irgendwie aufgeladen. Sie sehen gut aus und alles, aber mehr dann leider auch nicht. Kommen wir zum zweiten Film, Anke Lewicke, und einem ja, neuen Superstar, kann man sagen. Vor zwei Jahren wurde Ryan Gosling zum solchen mit dem Thriller Drive, wo er einen ja, extrem schweigsamen Killer spielte. Jetzt hat der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn Ryan Gosling für seinen Film Only God Forgives verpflichtet. Nur Gott vergibt. Sagt der Star hier auch wieder nicht viel? Ja, kann man so sagen. Ich meine, ich finde den Ryan Gosling schon ein interessantes Phänomen. Also der gehört zu den Schauspielern. Der hat so ein ganz besonderes Verhältnis zur Kamera. Der muss nichts machen, aber sobald das Scheinwerferlicht angeht, die Kamera läuft, gibt es so eine gewisse Aura. Und das ist ja bei Ryan Gosling so eine Aura der unglaublichen Lässigkeit. Und die wurde in Drive ja natürlich noch ganz toll unterstützt. Durch den richtigen Musiksound, durch so eine gekonnte Farbgebung und dann nicht zuletzt durch diese silberglänzende Jacke, die er immer anhatte mit dem bestickten Drachen. Und dieses Konzept des Nichtstun verlegen die beiden jetzt nach Bangkok. Der spielt wieder so einen Halbkriminellen. Ryan Gosling hat da so einen Fight Club. Und sein Bruder ist auch da und der bringt eine Prostituierte brutal um, woraufhin dann ein thailändischer Polizist einen unglaublichen Rachefeldzug anfängt. Und irgendwie ständig sieht man lauter Blutfontänen, abgehackte Gliedmaßen und sonst was. Aber so richtig weiß ich nicht, warum ich mir das anschauen musste. Die Reaktionen kann, wo der Film in meinem Wettbewerb seine Weltpremiere hatte, die waren ja auch nicht besonders begeistert, ne? Nee, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil dieser Regisseur sowas unheimlich Anmaßendes hat. Also man spürt so richtig, ach, hier will jemand in die Fußstapfen von Quentin Tarantino oder David Lynch treten. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, David Lynch arbeitet ja gerne mit so dunklen Hintergründen und die Figuren verschwinden doch so da drin. Und dann treten seine Filme so eine Bewusstseinsreise an. Aber hier bleibt das einfach nur so, ja, so ein Schauwert. Also der Film spielt auch fast nur in der Nacht und es gibt Neonlichter und davor sieht man eben das ewig schweigsame Gesicht von Ryan Gosling. Und dann kriegt das Ganze auch noch so eine wirklich fast unfreiwillig komische Geschichte, weil die Mutter kommt. Die Mutter ist total böse, dass ihr ältester Sohn auch umgebracht wurde und sie mag Ryan Gosling, ihren kleineren, überhaupt nicht. Und also sie macht ihn auch immer richtig fertig, auch in seiner Männlichkeit und so weiter. Und man hat das Gefühl, man sieht hier wirklich einen einstigen Star so richtig untergehen als Muttersöhnchen in einem dämlichen Blutbad. Zweimal also nicht richtig Spaß gehabt hat Anke Lewicke in diesen beiden Filmen. Only God Forgives von Nikolaus Winding Refn und Pacific Rim von Guillermo del Toro. Ab morgen laufen sie jedenfalls in deutschen Kinos. Noch mehr Kritiken zu weiteren Filmen hören Sie heute Abend in unserer Sendung Fazit ab 23 Uhr.